Es war einmal ein kleines Mädchen, das fand die Welt so wunderbar. Und die Märchen, die man ihm erzählte, hielt es alle für wirklich und wahr. Aber dann war sie erwacht und der goldne Schleier fiel von den Augen über Nacht. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Das Leben ist ein Karneval. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Du bist auf einem Maskenball. Frage nie, oh warum? Warum zeigt keiner sein Gesicht? C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Der eine kennt den anderen nicht. Der Erste nahm sie in die Arme und erzählte von Liebe und Glück. Sie vertraute den zärtlichen Küssen und sie glaubte dem treuen Blick. Doch der schöne Traum zerrann, alles fing von vorne an und ein neuer Tanz begann. C'est la vie, oh c'est la vie. Das Leben ist ein Karneval. C'est la vie, c'est la vie. Du bist auf einem Maskenball. Frage nie, oh warum? Warum zeigt keiner sein Gesicht? C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Der eine kennt den anderen nicht. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie.